erste Mal, dass ich dich sah. Ist so lang her, mehr als ein Jahr. Ich schließe meine Augen nun. Und was ich sehe, das bist du. Ich liege hier in meinem Blut. Die Beine vor, das brennt wie Glut. Ich krall mich fest an mein Gewehr. Und ich denk an dich, du fehlst mir sehr. Nun lieg ich hier, nach Stalingrad im Schnee. Weiß nicht, ob ich dich wiederseh. Doch ich trotzdem tot, nein, ich lass dich nicht allein. Ich will bald wieder bei dir sein. Nie vergesse ich unseren letzten Kuss. Voller Trauer, welch ein Tränenfluss. Und als es Zeit war, dann zu gehen, die große Angst, dich nie wieder zu sehen. Vorn an der Front, an jedem Tag, nur Leichenblut und Bombenschlag. Ich wollte dich bald wiedersehen, das gab mir Kraft, nach vorn zu gehen. Hier, nach Stalingrad im Schnee. Weiß nicht, ob ich dich wiederseh. Doch ich trotzdem tot. Nein, ich lass dich nicht allein. Ich will bald wieder bei dir sein. Was noch geschehen? Was von mir wirst du ihm erzählen? Wird er mit meinem Tod sich quälen? Nun wird es schwarz, kommt er mich holen. Denn auch ich hab viele Leben gestohlen. Soll die Hölle kommen, ist mir egal. Verzeihst dies letzte Mal. Nun lieg ich hier, nach Stalingrad im Schnee. Weiß nicht, ob ich dich wiederseh. Doch ich trotzdem tot, nein, ich lass dich nicht allein. Ich will bald wieder bei dir sein. Wir hatten noch so vieles vor. Und wieder stell ich dich mir vor. Lauf schon, wie ich Kraft versuch zu sehen. Ich schreis heraus, ich will dich wiedersehen. Zwar lieg ich hier, nach Stalingrad im Schnee. Doch ich weiß, dass ich dich wiederseh. Wenn ich trotzdem tot, nein, ich lass dich nicht allein. Ich will bald wieder bei dir sein. Zwar lieg ich hier, nach Stalingrad im Schnee. Doch ich weiß, dass ich dich wiedersehe. Wenn ich trotzdem tot, nein, ich lass dich nicht allein. Ich will bald wieder bei dir sein. Da lieg ich hier, nach Stalingrad im Schnee. Doch ich weiß, dass ich dich wiederseh. Wenn ich trotzdem tot, nein, ich lass dich. mich nicht allein. Ich will bald wieder weinen.